Leider war es Mord. Nach der Kurzgeschichte von Jan-Willem van der Wittering, Hörspielbearbeitung und Regie Peter Micheladiges. Krebstra versuchte, sich durch den dichten Nebel seines tiefen Schlafs zu kämpfen. Schlafen Sie schon, Adjutant? Es ist kaum 23 Uhr. Leyden Kai 143. Schöner Auftrag für Sie. Ganz in der Nähe. Ein toter Professor. Ist es nicht nah genug? Ja, den ganzen Tag auf den Beinen. Ist außer Dienst total erschöpft. Brigadier de Gerhard-Dienst den anrufen. Der ist schon an Ort und Stelle. Naja. Der Adjutant blickte unglücklich auf seinen dunkelblauen, dreiteiligen Anzug mit Nadelstreifen und seinem Pistolengurt. Naja. Er strich sich mit einem fast zahnlosen Kamm durch die kurzen, stoppeligen, weißen Haare, die sich wieder aufrichteten. Selbstmord. Was? Das wäre schön. Vor dem Haus des toten Mannes standen zwei Streifenwagen und streuten ihr blaues Licht über die Versammlung der Neugierigen. Zur Seite! Eine mächtige Eichentür wurde von zwei Polizisten bewacht. Hallo Ketchup, hallo Karate. Ihr auch hier? Hallo Adjutant. Selbstmord? Mord. Wieso? Wir fanden keine Waffe. Der Mann wurde in die Stirn geschossen. Die Nachbarin hörte den Schuss und rief sofort an. Das war um 10:30. 5 Minuten später waren wir zur Stelle. Wie seid ihr reingekommen? Die Nachbarin hat einen Zweitschlüssel, Adjutant. Keine weinende Ehefrau oder Geliebte? Rund 1 Million Muscheln, Adjutant. Aquarien überall, nur Aquarien. Sogar im Badezimmer. Und dieses entsetzliche grüne Licht. Kleine sprudelnde Schläuche und Pumpen. Die saugen und spritzen und die Muscheln schließen sich und öffnen sich, glotzen irgendwie. Einfach unheimlich. Und mein Brigadier? Ist im Haus. Was macht die Spurensicherung? Die ist auf dem Weg. Die kommt hundertprozentig, da bin ich sicher. Auf der eichenen Tür schimmerte ein grünes Schild mit schönen handschriftlichen Buchstaben. Hans Strom. Ein Muschelforscher. Muscheln sind teuer geworden in der letzten Zeit. Logisch. Brigadier de Gier wartete in der Eingangshalle. Na? Der Brigadier war ein hochgewachsener, breitschulteriger Mann mit schmalen Hüften, in einem maßgeschneiderten Jeansanzug und einem bunten Seidentuch im offenen Hemd. Also? Also, unser Mann ist tot. Krebstra ging durch die ihm gewiesene Tür und sah den Professor der Muscheln in seiner totalen Leblosigkeit ausgestreckt am Boden liegen. Ach du meine Güte. In den Aquarien blubberte das Wasser in grünlichem Licht. Das hier ist eine staatlich geförderte Muschelfarm. Krebstra entdeckte einen Bildschirm. Ein Computermonitor. Die Diagramme müssen so etwas wie Formeln für Muschelfutter sein. Krebstra setzte sich auf eine gelbe Plastikkiste. Erzähl weiter. Die Nachbarin war schon hier, als wir ankamen. Eine ältere Dame. Der gegenwärtige Zustand des Professors hat sie schockiert und sie ging nach Hause, um eine halbe Überdosis Valium zu schlucken. Eine Verdächtige? Ziemlich unwahrscheinlich. Aber sie besaß einen Schlüssel. Damit sie sich um alles kümmern konnte, wenn der Professor mal weg war. Krebstra beugte sich über die Leiche. Gut aussehender Bursche. Schön gebräunt. Athletisch. Interessanter Bart. Sporttaucher. Ich habe seinen Pass überprüft. Erreichte das Alter von 39. Ledig. Lebt allein, laut Aussage der Nachbarn. Aber er scheint Freundinnen gehabt zu haben. 2. Doch hier hatte momentan keine Freundin und Krebstra lebte seit einiger Zeit getrennt. Die beiden sind seine Assistentinnen. Wie heißen sie? Der Brigadier überprüfte seine Notizen. Bakini Khan, Ende 20, und Trus Vermul, eine Dame von unbestimmtem Alter. Sie wohnen beide ganz in der Nähe. Also jetzt hör mal zu. Der Adjutant kratzte sich nachdenklich am Kinn. Das Ganze hier wird ganz einfach sein. Krebstra ging in die Hocke und betrachtete die Leiche des Professors, der wie ein Playboy aus Saint-Tropez in der Illustrierten aussah. Klassischer Fall, denkst du nicht auch? Das hier ist professionelle Arbeit, das mag ich. Doch hier ging ebenfalls in die Hocke. Aber sag mal, findest du, dass er wie ein Professor aussieht? Mehr wie ein Pirat, einschließlich seines goldenen Ohrrings. Frauen scheinen diese Typen zu mögen, die sich bedienen und dann lächelnd davonrennen, aber... Ein Verbrechen aus Leidenschaft, meinst du? Dieser Leichnam verging sich an einer rachsüchtigen Frau. Sind die Schnüffler mit dem Schnüffeln fertig? Ein Herr steckte den Kopf durch die offene Tür. Können meine Kollegen und ich jetzt wissenschaftlich vorgehen? Wir haben sicherlich einige Fingerabdrücke hinterlassen, aber die Patronenhülse konnten wir bis jetzt noch nicht finden. Der Herr fand die Patronenhülse. Kaliber 38. De Gier rieb sich die Hände. Eine typisch weibliche Waffe, versteckt in einer Handtasche. Kommen Sie mit, Adjutant? Wir können auch von einem Café aus telefonieren. Augenblick. Sie, mein Herr, haben doch eine Polaroid, oder? Machen Sie mir bitte ein schauerliches Bild von diesem schauerlichen Leichnam. Blut quillt aus seinen Nasenlöchern und seinem Mund. Bringen Sie das gut raus. Blitzlicht flammte auf und das Bild entwickelte sich vor Ihren Augen. Schön. Genau das, was ich wollte. Chebstra benutzte das Telefon im Café und rief die Studentin mit dem exotischen Namen an. Frau Kahn? Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe. Adjutant Chebstra von der Mordkommission. Es ist etwas wirklich Unerfreuliches passiert und mein Brigadier und ich würden gerne kurz bei Ihnen vorbeischauen. Ja, jetzt. Das ist aber nett. Dachir nippte an seinem Kaffee und malte Diagonalen auf eine Serviette. Hast du diese harten gelben Plastikkisten bei dem Professor bemerkt? Ich saß auf einer. Na und? Wenn ich so nachdenke, sahen diese Kisten irgendwie deplatziert aus. Diese kalte kommerzielle Farbe inmitten all der weichen Grün- und Blautöne. Kisten? Die Nachbarin hat gesagt, der Professor sei gerade aus Taiwan zurückgekehrt. Und du siehst da einen Zusammenhang? Die Kisten bilden einen Gegensatz. Verbrechen stehen immer im Zusammenhang mit einem Gegensatz. Sie liefen wieder durch die laue Luft und dachten nach. Weißt du, was wir sind? Leichenflatterer sind wir. Und wir mögen das. Ich habe die nette Dame zu Tode erschreckt. Ich höre dir zu. Wir sind Werwölfe. Schleichen rum, verbreiten Angst und Schrecken und bringen nette Damen zum Ausflippen. Sie ist also unschuldig. Natürlich. Warum würde eine so reizende junge Dame mit einem exotischen Namen ihren Geliebten und Lehrer erschießen? Ganz mein Eindruck. Falls überhaupt jemand für die Tat verantwortlich gemacht werden kann, sind wir es. Korruption und liberale Gesetze haben die Polizei geschwächt, sodass die Bürger gezwungen sind, ihre Verteidigung in die eigene Hand zu nehmen. Chebstra drückte auf den Klingelknopf und die Tür öffnete sich automatisch. Guten Abend. Zierliche, nackte, braune Füße zeigten sich auf einer steilen Treppe und gingen in schlanke Fesseln und lange Beine über. Manchmal mag ich sogar meine Arbeit. Sie hatte rehbraune Augen und langes schwarzes Haar, das ihr in sanften Wellen um die schmalen Schultern floss, und trug einen Sarong aus Batik um ihren Körper geschlungen. Normalerweise ist Verbrechen unattraktiv. Die beiden Beamten zeigten ihre Ausweise und die junge Dame las sie mit großer Sorgfalt. Aber es existiert immer eine Ausnahme. Bakini Khan führte sie in einen geschmackvollen Raum, wo Weihrauchduft von einem kleinen Altar auf einem Tischchen neben einem Aquarium aufstieg, in dem Muscheln sich lautlos öffneten und schlossen. Macht es Ihnen etwas aus, auf einem Kissen am Boden Platz zu nehmen? Ich habe leider keine Stühle. Sie will nicht mal wissen, um was es sich handelt. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Sie goss aus einem roten Kupferkessel die duftende heiße Flüssigkeit in kleine Schalen. Ein wahrhaft kultiviertes Wesen. Dieses gelassene Hinnehmen. Ein Ergebnis der philosophischen Weisheit des fernen Ostens. Dachir versuchte, das allumfassende Lächeln der kleinen Buddha-Statue auf dem Tischchen nachzuahmen. Echte Liebenswürdigkeit ist eine verdammt wirkungsvolle Waffe. Der Tee ist gut. Bakini lächelte. Dieser Raum gefällt mir. Professor Hans Trom. Ist er tot? Ja, erschossen. Mitten in den Kopf. Bakini sah ihn gefasst an. Da haben wir es wieder. Diese Orientalen reagieren einfach besser. Ich fahre erschrocken zusammen, wenn mich eine schlechte Nachricht trifft. Mir flattern die Hände. Aber sie faltet sie voller innerer Ruhe. Sie atmeten den Duft des Weihrauchs ein und hörten dem Blubbern der Wasserpumpe zu. Sind Sie hier geboren? Ich wurde in Ihrer früheren südamerikanischen Kolonie Suriname geboren. Meine Vorfahren waren Kulis aus Pakistan. Ich arbeitete bei dem Professor in seiner Muschelzucht an der Küste und assistierte ihm zu Hause bei seinen Experimenten. Wir reisten zusammen. Vor ein paar Monaten waren wir in Karachi. Nicht in Taiwan? Nein. Trus war mit ihm in Taiwan. Wollen Sie nicht wissen, wie Ihr Lehrer ermordet wurde? Doch. Dachir glaubte, ein leichtes Zittern in Bakinis Stimme zu vernehmen und ein angenehmer Schauder lief ihm den Rücken hinunter. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Leben und Tod bedingen einander. Besonders Wissenschaftler sollten das akzeptieren. Warum musste der Professor reisen? Er besuchte Muschelzuchtfarmen. Sie waren den ganzen Abend zu Hause? Ja. Sie haben mit ihm gesprochen? Er rief mich an. Ich sollte zu ihm kommen. Aber ich sagte ihm, dass es dazu keine Veranlassung mehr gäbe. Eine Affäre? Ja. Wann hörte sie auf? Gestern. Bakini Khan stand mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung auf, ohne den Fußboden mit den Händen zu berühren. Noch ein wenig Tee? Die beiden Polizisten hielten ehrerbietig die kleinen Schalen hoch, in die sie aus der roten Kupferkanne eingoss. Ich habe mit Hans Schluss gemacht, weil ich empfand, dass er zu gierig wurde. Der Professor teilte nicht ihre Ideale. Nein. Bikini lächelte und stellte anmutig die Teekanne wieder auf ihren Platz. Hans bezog an der Universität als Professor das höchstmögliche Gehalt, das dieses reiche Land zur Verfügung stellen kann. Aber er musste unbedingt noch als Geschäftsmann zu mehr Geld kommen. Er kaufte in Karachi Muscheln billig ein und verkaufte sie hier über eine eigene Firma mit großem Profit. Als er mit Truss aus Taiwan zurückkam, brachte er Plastikbehälter zur Muschelzucht mit, die ein chinesischer Züchter entwickelt hat. Hans hatte die Lizenz für Westeuropa erworben und war dabei, sie jetzt hier herstellen zu lassen. Sind Sie ein guter Schütze? Ich glaube schon. Ihre Hand wies auf eine stattliche Reihe metallener Pfeile, die dekorativ an der Wand hingen. Mit einer Harpune. Um welche Uhrzeit hat Hans Sie angerufen? Um 10. Ich erinnere mich genau, weil ich mir eine naturwissenschaftliche Sendung im Fernsehen anschauen wollte. Rebstra reichte ihr mit einer dramatischen Geste das Polaroid-Foto, das sie nahm und ehrerbietig an ihre Stirn drückte, wobei sie eine Art Singsang vor sich hin murmelte. Wie bitte? Ich habe ihm eine gute Reise gewünscht. De Rieu versuchte, sein eines Bein aus der verkrampften Haltung zu erlösen. Sie wissen, dass in einigen Ländern Verbrechen gegen Menschen mit dem Tod bestraft werden. Auf welche Fische schießen Sie, wenn Sie auf Jagd gehen? Auf Haie. War nicht auch Hans ein Hai? Die Stammesgesetze der Niederlande missbilligen das Töten von Angehörigen der eigenen Art. Mein eigenes Gesetz ist zu warten, wenn die rechtlichen Möglichkeiten erschöpft sind. Lange brauchte sie ja nicht zu warten. Rebstra und Dechir standen wieder auf der nächtlichen Straße und atmeten die laue Luft. Und nun? Sollen wir die andere auch zuerst anrufen? Die Cafés hier in der Gegend schließen bald. Wir werden die Dame überfallen. Dr. Truss Firmuls Apartment lag im obersten Stock eines kleinen, elegant restaurierten Giebelhauses. Beide Verdächtige wohnen keine 10 Minuten zu Fuß vom Haus des Opfers entfernt. Ein Zufall vielleicht. Bestimmt. Dechir drückte auf den Klingelknopf. Hat sie es getan? Du hast mit den Kisten recht gehabt. Hat sie? Weiß nicht. Aber ich hoffe es doch. Bikini werde ich nicht verhaften. Der Brigadier zuckte die Achseln. Was steht auf Beihilfe zur Flucht? Die Tür öffnete sich auch hier automatisch. Aber am oberen Ende der Treppe stand in diesem Fall eine üppig gebaute, große Frau in den 40ern, die einen Topf in den Händen hielt. Haut bloß ab! Ich habe mit Krishna nichts am Hut! Polizei, Gnädigste! Der Adjutant wedelte bedeutungsvoll mit seinem Dienstausweis. Ist ja gut. Ich koche gerade Muscheln. Ein neues Rezept. Heute Nacht ist Professor Hans Strom erschossen worden. Wir führen die Ermittlungen durch. Darf ich mich irgendwo hinsetzen? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Die großen blauen Augen der Frau hatten Schwierigkeiten, sich klar auf etwas zu richten. Den kann ich im Handumdrehen besorgen. Die Frau wies Rebstra zu einem Stuhl mit gerader hoher Rückenlehne, der an einem kahlen Tisch unter der weißen Decke eines ziemlich großen, von Neonröhren erhellten Raumes stand. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Ich habe Hans heute noch in der Universität gesehen. Der Chir bat um die Erlaubnis, das Telefon benutzen zu dürfen. Erschossen? Wer würde denn diesen Idioten erschießen? De Rieu ließ sich mit dem ballistischen Labor verbinden. Wisst ihr schon was über das Kaliber? Noch nichts hundertprozentiges, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Walther PPK. Die Kugel haben wir aus dem Schädel geholt. Sieht ganz danach aus und die Walther PPK kannst du heute in jedem Coffeeshop kaufen, wo auch Pott zu kriegen ist. Der Brigadier setzte sich zu den beiden an den kahlen Tisch und sah den Adjutanten an. Eine Walther PPK passt genau in die Handtasche einer Dame. Wollen Sie mir das etwa in die Schuhe schieben? Sie sind ja verrückt. Wir waren Freunde. Wir sind gerade zusammen in Taiwan gewesen. Besonders traurig wirken Sie nicht. Muss ich das? Wir haben hier eine Menge dieser Professorentypen. Morgen werden wir einen neuen haben. Sie zu erschießen nützt gar nichts. Freunde, sagten Sie? Sie waren Freunde. Freunde, na ja. Aber erschießen würde ich ihn nicht. Ich würde seinen Job sowieso nicht bekommen. Frauen benutzt die Universität nur für die niederen Arbeiten. Die große, üppige Frau holt aus einem Geschirrschrank Besteck, Teller und Gläser. Ein paar Muscheln, Jungs? Ich probiere gerade ein paar neue Rezepte aus, um unsere muscheligen Freunde an die Leute zu bringen. Ich habe auch einen hübschen weißen Beaujolais da. Also ich bitte nur Muscheln. Sie goss sich ihr eigenes Glas voll und auch der Chir winkte ab, während er sich über die Muscheln hermachte. Fantastisch. Frau Dr. Trus Vermuhl erhob ihr Glas und nahm einen großen Schluck weißen Beaujolais. So ist es. Sie leben allein hier? So ist es. Weg mit den Männern. Bald werden wir uns selbst klonen. Trus Vermuhl leerte ihr Glas und füllte es wieder. Wenn ein Körper alt ist, wird er durch einen geklonten neuen ersetzt. Und den alten wirft man anschließend weg. Wo war denn Ihr Körper heute Abend um 22.40 Uhr? Genau hier. Habt ihr euren Muscheln gekocht? Sie essen diese ganzen vielen Muscheln alleine? Ich verkaufe sie an einen Delikatessenladen. Ein paar Häuser weiter. Sie starrte wie eine alte Eule in ihr geleertes Glas. Kleiner Nebenverdienst. Habe ich von Hans gelernt. Krebstra schob ihr das Polaroid-Foto des toten Hans über den Tisch und sie sah es sich an. Interessant. Sie langte nach der leeren Flasche und zeigte damit auf die in einer Ecke gestapelten gelben Plastikdinger. Und was wird nun aus denen da? Hm? Sein hübscher neuer Verkaufsschlager? Sie holte sich eine neue Flasche. Wer hätte ein Interesse daran gehabt, Ihren Vorgesetzten zu erschießen? Erzählen Sie mal. Oh, starke Wörter, die Sie da benutzen. Interesse. Erschießen. Sie kam mit dem Korkenzieher nicht recht klar. Vielleicht ein Chinese? Warum denn so weit in die Ferne schweifen, meine Liebe? Warum ein Chinese? Ich bin nicht Ihre Liebe. Ungeduldig drückte sie den Korken in die Flasche und etwas Wein spritzte ihr ins Gesicht. Diese Muschelkisten gehen weg wie warme Semmeln. An die 100.000 schon. Und die Chinesen haben ihm die Lizenz für ein Appel und ein Ei abgetreten. Das müssen sie inzwischen kapiert haben, haben einen Röber geschickt und ping. Sie blinzelte und wischte sich ein paar Tropfen vom Kinn. So geht das bei Heroin, nicht bei Muschelkisten. Noch einen Schlag Muscheln, Jungs? Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich trinke. Krebstra beugte sich zu Dechia, als wolle er ihm etwas Vertrauliches sagen. Ich glaube, unsere Gastgeberin ist ein bisschen nervös. Warum? Na, vielleicht hat sie kein Alibi. Brauche ich nicht. Wenn ich es nicht getan habe? Trus Vermuhl streckte ihre Zunge heraus und versuchte, Dechia zu fixieren. Aber ihre Augen schweiften immer wieder ab und starrten glasig in die Ferne. Ja. Was ja? Noch Muscheln? Eifersucht. Wir treffen immer wieder auf diesen großen Auslöser menschlicher Missetaten. Ist es nicht so, Brigadier? Krebstra nahm das Polaroid-Foto und hielt es hoch. Ein gut aussehender und intelligenter Mann im besten Alter, finanziell unabhängig und gesellschaftlich angesehen. Die ältere Frau will ihn für sich und das junge Ding drängt sich dazwischen. Diese verführerische, exotische Schönheit. Die verschmähte Frau. Wollt ihr noch Muscheln? Nein, danke, Sie waren vorzüglich, aber ich kann wirklich nicht mehr. Ich im Moment auch nicht, ich bin vollkommen gesättigt. Was für ein Unsinn. Eifersucht. Moralische Empörung, meinen Sie vielleicht? Ihre Miene hellte sich plötzlich auf und sie sah die beiden offen und mit klaren Augen an. Kommen Sie schon und trinken ein kleines Glas mit mir. Seien Sie doch so nett. Soll ich dir was sagen, Brigadier? In diesem Fall ist das vermutlich nicht einmal Mord. Sie geht los, um ihren Geliebten zu besuchen und wieder wird sie abgewiesen. Aber sie kennt nicht die ganze schreckliche Stärke ihres tiefsten körperlichen Verlangens. Sie hat eine Pistole dabei und mit einem Mal löst sich ein Schuss. Meinst du wirklich? Trifft ihn genau zwischen die Augen. Na schön, Jungs. Nun habt ihr ein Motiv. Da gibt's doch so ein Buch über Ermittlungsarbeit. Das habe ich mal gelesen. Was kommt als nächstes? Die Tatwaffe, ha? Nein, die Fingerabdrücke. Sie müssen dort einige hinterlassen haben. Aber selbstverständlich. Ich habe da schließlich oft genug gearbeitet. Sollten wir nicht lieber nach Hause gehen, Adjutant? Das ist kein faires Verhalten von uns einer betrunkenen Verdächtigen gegenüber. Bloß kein Mitleid. Ich fühle mich bestens. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich mich betrinken würde, wenn ich schuldig wäre. Na gut. Doch hier faltete mit betrübter Miene die Hände. Sie haben recht. Als nächstes kommt die Waffe. Wo ist das scheußliche Mordwerkzeug dieses Verbrechens aus Leidenschaft? Die Pistole. Die kann nur hier sein. Sie hätte sie zwar wegwerfen können, aber zwischen dem Haus des Professors und diesem liegt nur ein kleines Stück Kanal. Die Taucher hätten sie unweigerlich gefunden. Trus Vermuhl schaute mit traurigen Augen in die große Schüssel mit den Muscheln. Es ist noch so eine Menge da. Pass bloß gut auf dich auf, Adjutant. Betrunken gewalttätig. Jeden Augenblick kann ein hochqualifiziertes halbautomatisches Mordinstrument auftauchen. Ach du liebe Zeit. Ich verstehe euch beide einfach nicht. Wisst ihr eigentlich, was Sie heutzutage für eine Portion Muscheln verlangen? Sie wollte ihren Kopf in die Hände stützen, aber die Ellbogen rutschten ihr ab und ihr Kopf zuckte ruckartig wieder hoch. Es tut mir furchtbar leid. Sie haben es uns immer wieder erzählt und ich habe Ihnen nicht richtig zugehört. Trier nahm ihr den Schöpflöffel aus der Hand und rührte damit in der Schüssel herum. Das schwere Klirren von Metall war nicht zu überhören. Sei jetzt vorsichtig. Ich habe keine Lust drauf, dass die Patronen in der heißen Brühe explodieren. Sie ist nicht mehr heiß. Trier griff mit der Hand in die Muscheln und holte die Pistole heraus. Also wirklich, schau dir das an. Krebstra säuberte die Pistole mit einem Geschirrhandtuch. Komplett geladen und entsichert. Er nahm das Magazin heraus. So ist mir das lieber. Ich werde nicht freiwillig mit euch kommen. Ihr müsst mich schon fortschleifen. Nachher griff zum Telefon und forderte zwei weibliche Kollegen an. Wenig später kamen eine ältere und eine jüngere Polizeibeamtin die Treppe heraufgestiegen. Konntet ihr sie nicht selber aufs Revier bringen? Wir haben uns nicht getraut. Schämt euch. Wie lautet die Anklage? Totschlag. Sie hat ihren Freund erschossen. Vielleicht war es auch Mord. Sie ist ziemlich betrunken. Truus Vermohl betrachtete schläfrig die Hereingekommenen, dann sprang sie auf, warf den Tisch um, stürzte in die Küche und kam mit einem großen Messer zurück. Truus, sei nicht verrückt. Die weiblichen Kollegen zogen ihre Dienstwaffen. Nein, nein, lass das! Truus Vermohl schwang das Messer in hohem Bogen gegen Dechir. Der trat zur Seite, schlang den Arm um den der Verdächtigen und griff mit der Hand ihr Handgelenk. Mit einem Schritt war Dechir hinter der Frau und die Handschellen schnappten zu. Das war's. Draußen auf der Straße standen Krebster und Dechir in der nächtlichen Stille und atmeten tief die laue, milde Luft. Ja, das war's. Arme Truus. Arme Bacchini. Wieso denn Bacchini? Na, weil du dich an sie ranmachen wirst, um sie zu trösten. Vielleicht tröstet sie mich? Vielleicht. Sei nicht eifersüchtig, Adjutant. In ein paar Stunden schon sehen wir uns wieder. Dechir ist immer noch auf der Suche nach dem Glück. Krebstra nickte dem Brigadier kurz zu, drehte sich um und schritt in die Dunkelheit davon. Und schlaf gut. Des einen und des anderen Ziel lagen in einander entgegengesetzter Richtung. Und so trennten sich ihre Wege. Sie hörten. Leider war es Mord. Nach der Kurzgeschichte von Jan-Willem van de Wetering, Hörspielbearbeitung von Peter Micheladiges. Es sprachen Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Krebstra Schatzwirz, Dechir Matthias Ponier, Bacchini Kahn, Christine Heiß, Truus Vermohl, Marianne Lochert und Friedrich von Bülow, Monika Hessenberg, Edgar Hoppe, Claudia Knupfer, Margarete Saalbach, Michael Thomas und Bert Wesselmann. Regie Peter Micheladiges. Produktion Südwestfunk 1990.